Erster Gott tat für Sarah genau das, was er versprochen hatte. Er hielt sein Wort. Zweite Sarah wurde schwanger. Sie gebar Abraham einen Sohn, obwohl er schon sehr alt war. Dritter Abraham gab seinem neugeborenen Sohn den Namen Isaak. Vierter, als Isaak 8 Tage alt war, beschnitt Abraham ihn. So hatte Gott es befohlen. Fünfter Abraham war genau 100 Jahre alt, als sein Sohn Isaak geboren wurde. Sechste Sarah sagte, Gott hat mir ein Lachen geschenkt. Jeder, der das hört, wird mit mir lachen. Siebter, sie sagte auch, wer hätte gedacht, dass ich noch ein Kind stille? Aber ich habe Abraham im Alter einen Sohn geboren. Achter, das Kind wuchs und wurde von der Milch entwöhnt. An diesem Tag feierte Abraham ein großes Fest. Neunte Sarah sah, wie der Sohn von Hagar lachte. Hagar war eine Frau aus Ägypten. Zehnter, da sagte Sarah zu Abraham, schick diese Dienerin und ihren Sohn weg. Ihr Sohn soll nicht zusammen mit Isaak erben. Elfter, das machte Abraham sehr traurig. Ismael war schließlich auch sein Sohn. Zwölfter, aber Gott sagte zu Abraham, sei nicht traurig wegen des Jungen. Höre auf das, was Sarah sagt. Deine Nachkommen kommen von Isaak. Dreizehnter, aber auch aus dem Sohn der Dienerin mache ich ein großes Volk. Er ist ja dein Kind. Vierzehnter, am nächsten Morgen gab Abraham Hagar Brot und Wasser. Er schickte sie mit dem Kind weg. Sie irrte in der Wüste umher. Fünfzehnter, als das Wasser im Schlauch leer war, legte sie das Kind unter einen Busch. Sechzehnter, sie setzte sich ein Stück weit weg. Sie wollte nicht sehen, wie das Kind stirbt. Sie weinte laut. Siebzehnter, Gott hörte den Jungen schreien. Ein Engel rief Hagar zu, hab keine Angst. Gott hat das Kind gehört. Achtzehnter, steh auf und nimm den Jungen an der Hand. Ich werde ein großes Volk aus ihm machen. Neunzehnter, dann öffnete Gott ihre Augen. Sie sah einen Brunnen. Sie füllte den Schlauch und gab dem Jungen zu trinken. Zwanzigster, Gott war mit dem Jungen. Er wuchs in der Wüste auf und wurde ein guter Bogenschütze. 21. Er wohnte in der Wüste Paran. Seine Mutter suchte ihm eine Frau aus Ägypten. 22. Zu dieser Zeit sprachen Abimelech und sein General Pichel mit Abraham. Sie sagten, Gott hilft dir bei allem. 23. Versprich mir jetzt bei Gott, du wirst mich nicht betrügen. Sei freundlich zu mir, so wie ich zu dir war. 24. Abraham antwortete, ich verspreche es. 25. Aber Abraham beschwerte sich bei Abimelech. Die Diener von Abimelech hatten einen Brunnen mit Gewalt weggenommen. 26. Abimelech sagte, ich weiß nicht, wer das getan hat. Du hast mir nichts gesagt und ich höre es heute zum ersten Mal, 27. Da gab Abraham dem Abimelech Schafe und Rinder. Die beiden schlossen einen Vertrag. 28. Abraham stellte 7 junge Schafe ganz allein auf die Seite. 29. Abimelech fragte, warum stehen diese 7 Schafe dort allein? 30. Abraham sagte, nimm diese Schafe an. Das ist der Beweis, dass ich diesen Brunnen gegraben habe. 31. Darum heißt der Ort Beerseba. Dort haben beide ein Versprechen gegeben. 32. So machten sie den Vertrag in Beerseba. Danach gingen Abimelech und Pichel zurück nach Hause. 33. Abraham pflanzte in Beerseba einen Baum. Dort betete er zum Herrn, dem ewigen Gott. 34. Abraham blieb noch eine lange Zeit im Land der Philister wohnen.